Lektion 4. Vierte Lektion. Hier ist ein Mann. Was ist dort der Mann? Er ist ein König. Er regiert ein Land. Die Victoria regiert in England. Sie ist die Königin von England. Der Kaiser Wilhelm regiert in Deutschland. Wer regiert in der Vereinigten Staaten? Ein Präsident regiert in der Vereinigten Staaten. Er ist kein König, er ist ein Präsident. Wer regiert in Brasilien? Der Kaiser Dom Pedro II. Regiert hier. Er ist unser Kaiser. Sieht er der König? Jo, wir sind der König. Er sitzt auf dem Thron. Das Wort auf ist eine Präposition und regiert der Dativ oder der Akkusativ. Hier regiert der Dativ. Wo ist der König? Er sitzt auf dem Thron. Sitzt du auch auf dem Thron? Nee, ich bin kein König. Ich sitze auf ein Stuhl. Was ist ein Stuhl? Hier ist ein Stuhl. Ein Stuhl ist ein Sitz von Person. Eine Person sitzt auf einem Stuhl. Wollt ihr den Stuhl haben? Nee, danke schön. Ich will nicht sitzen. Ich will keinen Stuhl. Was ist das? Das ist ein Sofa. Das Wort Sofa ist sächlich und männlich auch. Das Sofa oder das Sofa. Sie sitzen auf dem Sofa. Richtig. Der Karl und die Johanna sitzen auf dem Sofa. Und der? Wollt er keinen Stuhl haben? Wollt er nicht auf dem Stuhl sitzen? Nee, danke schön. Ich will nicht sitzen. Ich will stehen. Hier ist ein Mann, ein Bubchen und ein Hund. Der Mann und das Bubchen sitzen. Der Hund sitzt auch. Sind alle drei groß? Nee, sie sind nicht alle drei groß. Der Mann ist groß, das Bubchen ist klein, der Hund ist kleiner. Klein ist ein Adjektiv. Der Positiv ist klein, der Komparativ ist kleiner. Der Superlativ ist kleinst. Wer ist kleiner wie der Mann, der Hund oder das Bubchen? Das Bubchen ist kleiner wie der Mann und der Hund ist kleiner wie das Bubchen. Johann, bist du kleiner wie der Alfred? Jo, Herr Ochs, ich bin kleiner wie der Alfred. Aber der Josef ist kleiner wie ich. Er ist der Kleinste. Willem, ist das dein Hund? Nee, das ist nicht mein Hund. Das ist dem Josef sein Hund. Ist dem Josef sein Hund kleiner wie dem Karl sein Hund? Der Karl hat keinen Hund. Hat der Gustav keinen Hund? Doch, der Gustav hat einen Hund. Aber er ist jung und klein. Er ist so klein wie ein Katz. Was ist ein Katz? Hier ist ein Katz. Die Katz miaut. Miaut der Hund? Nee, der Hund bellt und die Katz miaut. Miaut oder bellt der Mensch? Der Mensch spricht. Henrich, sprichst du Englisch? Jo, ich spreche Englisch und Deutsch. Mehr spreche Deutsch in der Klasse. Kennt ihr nicht Deutsch sprechen, Herr Miller? Doch, ich kann Deutsch sprechen und meine Frau will Deutsch sprechen lernen.